We are still going to continue with our message. Wir werden weiterhin mit unserer Botschaft. The rise and fall of Satan. Sturz und Aufstieg des Teufels. Amen. And some other things that the Lord wants us to talk about. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord wants us to know who Satan is. Der Herr möchte, dass wir wissen, wer der Teufel ist. Amen. He wants us to know who Satan really is. Möchte, dass wir wissen, wer der Teufel ist. What he really represents. Wen wirklich repräsentiert. Amen. He wants us to know that, to know how, you know, he was created. Möchte, dass wir wissen, wie erschaffen wurde. And how he fell. Wie gefallen ist. Amen. Amen. He fell from heaven. Vom Himmel gefallen. Satan is no longer in heaven. Der Teufel ist nicht mehr im Himmel. He's here on earth. Sitzt hier auf Erden. He was kicked out of heaven. Wurde aus dem Himmel verbannt. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why we belong to heaven. Deswegen gehören wir zum Himmel. Satan is not there. Der Teufel ist dort. Are you getting it? Yeah. If you are here on earth, Satan will pursue you. Wenn wir hier auf Erden sind, wird der Teufel hinter uns her sein. Amen. Because he has his own job. Denn hat seine eigene Aufgabe. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people ask, did God create the devil? Leute fragen, hat Gott den Teufel erschaffen? The question is yes, he created Lucifer. Die Antwort lautet ja, hat den Teufel erschaffen. Amen. Hat Lucifer erschaffen. People ask, did God create Satan? Hat Gott den Teufel erschaffen? And some ask, why did God, you know, that tree? Why did he plant that tree in the Garden of Eden? Und viele fragen, weshalb hat der Herr diesen Baum im Garten Eden gepflanzt? That tree in the garden that Adam ate. Dieser Baum, von dem Adam gegessen hat. People are asking, why should God even plant it there at all? Leute fragen, weshalb hat Gott das überhaupt dahin gepflanzt? Why are you even using your dress that you are using, that you are wearing now at all? Wieso hast du diese Kleidung an? It's your property. You use it. Ist dein Besitz, du nutzt es. Praise the Lord. Hallelujah. And no one is going to tell you where to use it, where to put it all. You'll take care of it. Und niemand wird dir das sagen, was Let du me tun just hast. Put it that way. Das ist deine Aufgabe, was deine Sachen sind. Praise the Lord. Hallelujah. Some ask, why did God plant the tree there? Eine Frage, weshalb hat Gott diesen Baum was The tree of knowledge of good and evil. Der Baum der Erkenntnis. Amen. If God is so good, wenn Gott so gut ist, why did he create the devil? Deshalb hat er den Teufel erschaffen. Praise the Lord. Amen. A good thing creating bad thing as people see it. Etwas Gutes erschafft etwas Schlechtes. Whatever God created, they are good. Was immer Gott erschafft, ist gut. He never created anything that is not good. Er schafft nichts, was nicht gut ist. The good became bad. Aber das Gute wurde zum Bösen. Somebody getting it. Yeah. And let me ask you, if God is so good, why did he make you? Die Frage lautet auch, wenn Gott so gut ist, weshalb hat er uns Menschen erschaffen? You are not even good. Denn wir Menschen sind nicht gut. Amen. Why did he even make you? Weshalb hat er uns Menschen erschaffen? Amen. You never ask that question. Diese Frage stellt sich niemand. Why did you even make, why am I even here? Why did you create me? If you, because I know that I'm not good. Denn ich weiß, dass ich selbst nicht gut bin. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, he said, it is only God that is good. Jesus sagt, nur Gott ist gut. No man is good. Kein Mensch ist gut. No man is good. Since the fall of man, no man is good. Kein Mensch ist gut seit dem Sündenfall. Amen. Amen. Everything has been polluted. Alles wurde verunreinigt. Pollution everywhere. There is no good in man. Es gibt nichts Gutes im Menschen. If man tell you I love you. Wenn der Mensch sagt, dass er dich liebt. Check the love. Untersuche die Liebe. Amen. Amen. The problem is not about the tree. It is about you. Das Problem ist nicht der Baum, sondern wir selbst. It's not the tree, it's you. Es geht nicht um den Baum, sondern He did not give warning to the tree. He gave warning to you. Denn der Baum hat nicht somebody getting something. Diese Warnung bekommen, sondern der Mensch. Let's go to Genesis. Praise the Lord. You know, people are always looking for what to blame, who to blame. Menschen suchen immer nach einem Sündenbock, nach jemandem, der schuld ist. They want to point fingers. Weil sie wollen jemandem die Schuld zuschieben. From verse 16 and 17, right? Genesis 2. 1. Mose 2. He said, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. All the trees you can eat all. You can eat all except one. Von jedem Baum im Garten darfst du essen, nur von einem darfst du nicht essen. But there is only one you cannot eat. Out of 99. Von let me say, out of 100, you can eat 99. Man is still like that today. They never change. Er ändert sich nicht. Amen. Never satisfied. They are never satisfied. Niemals zufrieden. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Here the first death, you know, here death is mentioned. God measured death here. God has the Tod first time. Das erste Mal. He introduced death to Adam. Mm-hmm. That there is death. Dass es den Tod gibt. Amen. Amen. This is not Satan talking, but the true God. Das ist nicht der Teufel, der hier spricht, sondern der wahre Gott. Amen. Amen. Because he created death. Weil er den Tod erschaffen hat. He created man. Er hat den Menschen erschaffen. He also created that tree. Er hat auch diesen Baum erschaffen. Praise the Lord. Hallelujah. The problem is not the tree. Das Problem ist the nicht problem der Baum, is you. Why did God create you? Weshalb hat Gott uns erschaffen? The tree problem has been solved today. Das Baumproblem wurde gelöst. How? Wie? By giving us Jesus. Wie man Jesus gibt. And he's telling us today, have relationship with Jesus. Und er sagt uns, dass wir Beziehung haben sollen mit Jesus Christus. But do we? Aber haben wir das? He's telling us today, seek Jesus Christ. Er sagt uns, dass wir Jesus Christus suchen. Know him. Ihn kennen sollen. Do we do that? Aber tun wir das? The same disobedient is still everywhere today. Der gleiche Ungehorsam lauert immer noch überall. Adam disobeyed God. Gott hat Adam missachtet. Amen. Amen. The same disobedience is everywhere today. Der gleiche Ungehorsam ist immer no noch überall. No one obeys his voice. Niemand gehorcht seiner Stimme. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Why don't you listen to Jesus? Wieso hören wir Jesus Christus nicht zu? He gave us Jesus Christ. Er hat uns Jesus Christus gegeben. He said, see him. Wir sollen auf ihn schauen. Anytime you look around you, don't see problems, see Jesus. Wenn wir um uns herumschauen, sollen wir nicht auf Probleme schauen, sondern auf Jesus. Amen. Amen. Anytime you look around you, don't see things, see Jesus. Wir sollen nicht auf Sachen schauen, sondern auf Jesus. What do you do? You see problems. You Aber see schauen wir auf Probleme. You see the flesh and never Christ. Wir schauen auf das Fleisch und nicht auf Christus. The same is still there today. Und das passiert auch heute noch. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If the tree was not even there, people could have still even disobeyed him. Selbst wenn der Baum nicht da gewesen wäre, hätten Menschen ihn dennoch missachtet. Amen. Amen. We are in Genesis 6 on Wednesday. Wir waren bei 1. Mose. We will still go there. Where God regret, you know, in regret, full of regret, forever creating man. Es hat Gott gereut, den Menschen zu erschaffen. Das ist traurig. Amen. You know that you use your hand to create things that will fight you, that will go against you. Dass wir unsere eigenen Hände nutzen, um Dinge zu bekämpfen, die uns eigentlich helfen wollen. He created everybody. He's the creator. Alles erschaffen. But he's not everybody's father. Aber er ist nicht jedermanns Vater. It's only through Christ you are that he becomes your father. Aber Christus ist ja dein Vater. But he is the creator. Aber er ist der Schöpfer. Amen. To create, he's created those people that even hate him. Er hat die geschaffen, die. It's a big thing. Die ihn jetzt hassen. Amen. Amen. Genesis 6, verse 5 to 7. 1. Mose 6. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Are we there, please? And that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. 1. Mose 6, 6 bis 7. 5 to 7. 5 bis 7. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Amen. Let me read it again, verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every imagination of the thought of his heart was only evil, continually. Not just one, continue, evil. Wenn allzeit nur böse ist. Your imagination is not Christ, it is evil. Wenn unsere Vorstellungen, Gedanken nicht Christus sind, es ist teuflisch. It is still the same today. Es ist immer noch gleich heute. They hate, they don't love lies. Der Mensch liebt Lügen. They love evil. Er liebt das Böse. They pursue evil. Sind hinter dem Bösen. They desire evil. Sie wünschen sich das Böse. Amen. Amen. In Vers 6. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. God is a man. God is a person. Let me put Person. It this way. He have a heart. Er hat ein Herz. He said it grieved him in his heart. Hat sein Herz betrübt. So also, it grieves you in your heart when you see your parents not saved today. Genauso betrübt es uns auch, wenn wir sehen, dass unsere Eltern is somebody getting nicht something. Errettet. Amen. Amen. We are telling them the truth. Wir sagen ihnen, we want them to come to Christ. Und wollen, dass sie zu but they keep on rejecting Christ. Aber sie verweigern Christus ständig. Just so also, God is saying he has a heart. Gott hat ein Herz. It grieves him in his heart. Sein Herz. Amen. Dass die Menschen, die er schaffen hat, böse geworden. Why did I create these people? Deshalb habe ich diese Menschen erschaffen. He's regretting. Er bereut es. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowl of the air. For it repented me that I have made them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, one of my children asked a question from here. That's Elias. On Wednesday. Amen. Am Mittwoch hat einer meiner Kinder eine Frage gestellt. He said that, okay, God is going to destroy man, but what about the beast? Dass Gott Menschen zerstört. What about the creeping things? The fowl. Menschen zerstört hat in dieser Situation war nachvollziehbar, aber weshalb Tiere? The animals. Because they are polluted. Weil auch die Tiere verunreinigt sind. It's not only man that is polluted. Nicht nur der Mensch ist verunreinigt. The pollution is not only man. Diese Verunreinigung hört nicht nur beim Mensch auf. And we are not the only one waiting for the coming of Christ. Genauso sind wir nicht nur die einzigen, die auf die Rückkehr von Jesus Christus warten. The animals, the birds, they are waiting. Die Schöpfung, sie wartet auch. Since the fall, they have been suffering. Weil seit dem Sündenfall haben sie gelitten. Just as man is suffering, also wie der Mensch leidet. Suffering. Let's go to Romans 8. Praise the Lord. Halleluja. Romans 8. Römer 8. Romans is it? We read from verse 16. Vers 16. And the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. The Spirit itself, that is the Holy Spirit. Der Heilige Geist. It means Christ Spirit. Der Geist von Christus in uns. Beareth witness with our spirit. Zeugt zusammen. That we are the children of God. Dass wir Kinder Gottes sind. Can you see something there? The Lord help me to get it here. Der Amen. Hat mir geholfen, das zu verstehen. Amen. Amen. You know, he helped me to understand it. Let me first of all just talk about here a little bit. He helped me to understand it that, you know, when he created man, he created the engine, the car. It's like creating, it's like making the car. Als der Herr den Menschen erschaffen hat, ist es so wie wenn er ein, als er ein, als ein Mensch ein Auto baut beispielsweise. Amen. Amen. And you know, a car cannot, you cannot drive a car until you have petrol. Or let me, we call it petrol. Du kannst ein Auto nicht fahren, es sei denn, es hat Petrol or diesel. Ohne Benzin kann dieses Auto nicht fahren. Amen. And when God created, after making man, als Gott den Menschen erschaffen hat, it's like building a car. Es ist so, wie als ob er ein Auto gebaut hat. But it needs fuel to move. Aber dieses Auto braucht Benzin, um sich zu bewegen. Are we able to go there in Genesis? Amen. We still have it in the front. Let me see. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We are coming back to Romans 6. Please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse, Genesis. Genesis to verse 7. Yes, Moses. No, verse 7 is enough. And the Lord God formed man of the dust of the ground. That's number one. He formed man. Da bildete Gott den Herrn den Menschen Staub von der Erde. Are you there? Then number two, he breathed into his nostril the breath of life. Und blies den Odem des Lebens in seine Nase. A man became a living soul. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Are you getting something? Amen. He first of all made man, then you have to breathe in. Er hat den Menschen erstmal gemacht und dann seine Seele ihn eingehaucht. He helped me to understand here that it is, you know, it is like making, having, you know, those that, a car, after making a car. And, you know, and this car, you cannot drive it until it has fuel. Und es ist so wie jemand, der ein Auto baut. Nachdem du dieses Auto gebaut hast, egal wie toll und teuer es ist, es braucht dennoch Benzin, um zu fahren. Amen. Gas. Our gas. You understand me? Then, but here, it talks about two spirits. Let me say two spirits. But actually, it is three spirits. Hier geht es um zwei Geister, aber eigentlich sind es sogar drei Geister. It is three spirits. Es sind sogar drei Geister. Look at, let's go to Romans 8 again. Römer 8. I want to help you, I want you to understand something here. It said the Spirit itself beareth witness with our spirit. Römer 8, Vers 16 nochmal. What God created, that very dust that he molded, that word, God even see it as a spirit. Diesen Staub, den Gott sozusagen erschaffen hat als Mensch, als menschliche Hülle, sieht er auch als Geist. He sees it as a spirit. Er sieht das als ein Geist. Are you getting it? Then there is the spirit of Christ. That is the spirit of God. Und dann gibt es den Geist von Christus, that den he breathed into man. Den er den Menschen eingehaucht hat. And when man fell, aber als der Sündenfall passiert, the Bible said man died. Ist der Mensch gestorben. What, you know, how, How did he die? Wie ist er gestorben? The spirit of God in man left man. Der Geist Gottes im Menschen hat ihn verlassen. Man was now left with the car. Der Mensch war jetzt nur noch diese Hülle. And man was still living on earth. Adam was still living when he died. When he disobeyed God and he died. Aber Adam hat immer noch gelebt, nachdem der Geist Gottes von ihm weggegangen ist. He was now living with the spirit of Satan coming into that his soul spirit. Er hat dann mit des Teufels weitergelebt. Come into that car. Der in seinen eigenen Geist gekommen ist. Look, are you getting something? I hope you understand it. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Christ's spirit bear witness with your spirit. Dein Geist und der Geist Gottes geben Zeugnis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so also, when God revealed things to me, when Christ revealed things to me, wenn Christus mir Dinge offenbart, my God, the Holy Spirit also always bears witness with my spirit that this is the truth. Der Heilige Geist und mein Geist, dass das die Wahrheit ist. You just know that this is the truth. Du erkennst, dass das die Wahrheit ist. I hope you are getting something. Then in verse 17, he said, and if children, then heirs of God, are joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, and we may be also glorified together. Praise the Lord. Hallelujah. Know how to suffer with Christ. By choosing Christ. Ist nie, wenn's für Christus entscheiden. Amen. Amen. That's how you suffer with Christ. So by choosing Him. All those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Leben Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. If you choose Jesus Christ and reject the natural family, wenn wir uns für Jesus entscheiden, die natürliche Familie verweigern, you are suffering for Him. Dann wird es einen Kampf geben und wir leiden dann für Christus. You know how the world, they choose husband, they choose wife. Ihr wisst, wie die Welt heiratet. You know, it's like how they go to Aldi or Netto to buy kartoffel. You know, they just choose what is it. Okay, this one is good. This one, you know, that's how they do. That's how their life is. It's genauso als ob sie einkaufen gehen würden und sich für ein Oberteil entscheiden und gegen ein anderes und es eventuell auch umtauschen, wenn es ihnen doch nicht passt. But you know, in Christ's world, we choose Christ. Aber in der Welt von Christus entscheiden wir uns. Our Lord, you know, Christ is our husband. Christus ist unser Ehemann. He directs us. Er leitet uns. Amen. Amen. He is the one to direct us. Er leitet uns. It's God that gave Adam Eve to Adam. Es ist Gott, der Adam Eva gegeben hat. Amen. Adam did not even know anything Eva. What is called wife. Adam wusste noch nicht mal, was bedeutet, eine Frau zu haben. His God has said, it is not good for you to live alone. Gott hat ihm gesagt, dass es nicht gut ist, dass er allein lebt. I want somebody for you. Lebt, sondern dass and I will give you that person. Und dass er ihm diese Person geben wird. Remember, he's the same yesterday, today, and forever. Und der Herr ist der gleiche gestern, heute und für immer. I am that I am, I change it not. Er ändert sich nicht. We are back to the time where he takes care of us. And not we taking care of ourselves. Wo er auf uns Acht gibt und nicht umgekehrt. Where he chooses for us and not we choosing what we pick. We are not picking and choosing what he likes. Wir für uns selbst. And later we are regretting and weeping. Why did he die? Why did you allow that? He didn't even tell you to do it. Und Dinge bereuen. Obwohl der Herr uns nicht mal dazu beauftragt hat. You invite him before doing anything. Denn wir haben ihn nicht eingeladen. You allow him to direct you. Wir haben nicht zugelassen, dass er uns leitet. That you reject, you destroy whatever is not coming from him. Wir haben nicht die Dinge verweigert, die nicht von ihm sind. That father, any desire that is not your desire for me, I reject it. I destroy it away from my life in Jesus' name. Wir haben nicht alles. You pray that prayer. Zerstört, was von ihm nicht ist. Satan also have desire for you. Denn der Teufel hat auch Wünsche für uns. No, as you pray this prayer. Aber wenn wir dieses Gebet beten. Satan's desire runs away from you. Weicht auch der Wille des Satans von uns. Any desire from Satan. Wunsch, that's we still this Romans 8. Amen. Amen. Yeah, Romans 8. Amen. Amen. It's still here. Verse 26, 27, 28. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That you allow His desire to be your desire. He has plans for you. Er Pläne für uns. God has planned purpose and His will for you. Ein Zweck und einen Willen für uns. Amen. He did not create you for nothing. Er hat dich nicht einfach bedeutungslos erschaffen. Amen. He created you. And you know, after the fall, He now said, you choose me to become your father. Er hat dich erschaffen und gesagt, dass nach dem Sündenfall kannst du dich immer noch dafür entscheiden. And He has plans for you. He has His own purpose for you. Und er hat Pläne für dich. Er hat Willen für dich. He is not the only one that has plans for you. Aber nicht nur er hat das. Satan also has plans. Der Teufel hat auch Pläne and für uns. For you. Und einen Zweck, den wir erfüllen sollen. As far as you are still here, you weil still have plans. Hier auf Erden sind, hat er noch einen Zweck für you uns. He has many husbands for you. Viele Ehemänner. If this one not good, the other one, what about the other? Actually, this one is beating you. This one will not beat you. This one will might punish you a little bit. Und er wird dir viele Leute vorzeigen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 17 again. Vers 17. And if children, the heirs of God, are joint heirs with Christ, if so be, that we suffer with Him, that we may also glorify together. Since the fall, man became opposites of the truth, of the true God. Ein Feind, ein Gegner des wahrhaftigen Gottes. Amen. Amen. What God called love. Was Gott Liebe nennt. We became opposite of everything. Das Gegenteil davon geworden. Amen. Mm-hmm. After the fall, man nach became Fall, opposite of everything. Wurde der Mensch das Gegenteil von allem, was he's so kind of love. Von seiner Liebe. He saw what he called a hate. Was er hasst. What he called good. Was er gut nennt. What he called bad. Was er schlecht. What he called evil. Was er böse. What he called motive. What he called value. Man became opposite of everything. Der Mensch wurde das Gegenteil von all diesen Dingen. Amen. Amen. Satan changed everything. Der Teufel hat alles verändert. Before the fall, it was the system of God. Vor dem Sündenfall war es but now it's the system of Satan. Aber jetzt ist das System Gottes. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, my son asked me, why will God destroy even the animals and the trees or whatever? Amen? Amen. If you look at the destruction of Sodom and Gomorrah, everything was destroyed. Even including babies. Selbst Kinder. Including pregnant women. Selbst schwangere Frauen. You know, man will say it's bad. The God is saying it's good. Aber Gott sagt, das ist gut. Amen. Mm-hmm. What about the Ark of Noah? Was mit der Asche Noah? Amen. That rain destroyed everything. Der Regen hat alles zerstört. Is somebody getting it? He destroyed, you know. Rain destroyed. Rain came. God used rain to destroy everything. Gott hat den Regen genutzt, um alles zu zerstören. Including the animals. Auch die Tiere. Including the trees. Auch die Bäume. Including babies. Auch Kinder. Because they are all polluted. Das alles verunreinigt. David said, "In sin did my mother conceive me." David hat gesagt, dass in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Those that fight for, you know, those new born baby that are not born, that are in tummy. You know? Und people are fighting to fight them. Eine krasse Wahrheit für they Menschen, never see Jesus. That is so what they are fighting for. Für solche ungeborene Kinder und all das kämpfen, die aber nicht Christus sehen, sondern auf das Fleisch schauen. Amen. God destroy everything. Gott hat, Sodom and hat bei Sodom und Gomorra alles zerstört, weil alles verunreinigt war. Because they were there, you know, it should be Christ alone. Es sollte Christus alleine sein. They fight over animals, animals lovers. Kämpfen um Tiere. The fight of a tree. Trees lovers. Amen. They never see Christ. Aber sie setzen sich nicht ein für Christus. Sie sehen Christus. And when they are loving animal, aber wenn sie dann halt diese Tierliebe haben. They are so in love with animals and birds. So all those things. Sind sie so benebelt von der Liebe? They call the name of Jesus, they will be angry. Dass sie aber den Namen von Jesus Christus gar nicht hören wollen. Can you see how, you know, those animals did not even die for you. Christ is the one that died for you. Sind nicht für dich gestorben. Can you see how Satan turned good to bad? Hat sich für dich geopfert. And then bad to good. Aber man sieht so wieder, dass der Teufel es geschafft hat, somebody is getting das Gute it. In das Böse zu wandeln. Das What people love today is so evil. Das, wofür Menschen sich heute stark machen, einsetzen und lieben, ist so bösartig heutzutage. So evil. The pollution is everywhere. Diese Verunreinigung sehen wir überall. Then you wonder why there is death. Und dann wundert man sich, weshalb überall der Tod herrscht. Überall diese Gottlosigkeit ist. Praise the Lord. They see baby, they never see the spirit. Sie sehen Babys, aber sie sehen nicht den Geist. He judges the spirit. Der Herr richtet über den Geist und nicht über God das does not see the body. Gott sieht nicht das He Äußere. Sees the spirit. Er sieht das Innere, er sieht den in Geist in diesem Baby. He sees the spirit behind everything. Er sieht den Geist hinter the spirit, jeder. The pollution everywhere is like Satan, the und spirit. Das erkennt er, ob es von Christus and that is what he wants to destroy. Ob es vom Teufel ist und wenn es vom Teufel ist. And he will not allow anybody zerstört er das. To stop him. Und er lässt sich davon niemanden aufhalten. Is somebody getting it? And that is how we are able to do things today. Und so sollten wir Dinge auch tun. You know, a lot of time our you know, body gets on the way. Oft lassen wir uns von unserem vom Äußeren. I cannot tell my mother the truth because she is my mother. Ich kann meiner For Mutter example, die Wahrheit nicht predigen. I have to respect her. Weil sie meine Mutter ist, ich muss sie respektieren. You know how you respect her. Aber wisst ihr, wie wir sie By giving her Jesus. Indem wir ihr Jesus geben. By choosing Jesus. Indem wir Jesus That's geben. How you respect so respektieren it. Wir Menschen. Praise the Lord. Halleluja. The body is always on the way. Der Körper ist But Jesus weg. Never see body. Aber Jesus sieht den Körper. Remember when he told Peter, "Get behind me, Satan." Erinnert euch daran, als er zu Petrus gesagt hat, "Weiche von mir, Satan." He did not see Peter. He could see Satan and not even Peter. Er hat nicht Petrus in dem Moment gesehen, sondern er hat den Teufel. Er hat das Teuflische hinter Petrus and gesehen. And the body, which is Peter, could not even stop him und from saying the truth, from speaking the truth, and sending Satan to where it belongs. Are you getting something? Er hat sich von dem Äußeren von Petrus hat blenden lassen, von seinem Gesicht, von seinem Lächeln, sondern er hat den Geist dahinter gerichtet. Praise the Lord. All the time we allow the body to be on the way. Aber immer lassen wir zu, dass der Körper uns täuscht. Like a man of God said. Wie ein Mann Gottes gesagt hat. Amen. He said his son was sick. Dass sein Sohn krank war. And all the time, it's as if every year this sickness is always coming. Und es war so, als ob diese Krankheit immer wieder gekommen ist. And this time it came again. Und dann kam sie wieder. And he prayed for him. Und hat für ihn gebetet. And he believed this son is healed. Und hat geglaubt, dass dieser Sohn geheilt ist. And you know, this you can still see the symptom all over the son. Aber diese Symptome waren immer noch an dem Jungen. And the mother of this man was there. Not the mother of the boy, the mother of this man, of the pastor. Und die Mutter von diesem Mann Gottes war auch dabei. And was sent to the pastor, take this son, take care of this son. Look at he's sick. The man said, my son is not sick. Und I prayed for him. Seine he's Mutter sick. Hat gesagt, du musst mit deinem Sohn irgendwas machen. Ihm geht's nicht gut. Aber er hat dann gesagt, nein, ihm geht es gut. Er ist gesund. And the child was still sneezing. And the nose running down, the runny nose. Amen. And still crying and doing. And the mother said, please let us do something. Mutter hat immer noch darauf bestanden, dass irgendwas getan werden muss. Then the man of God said, Satan, get behind me in Jesus' name. Der Mann gesagt, Satan, weiche von mir in Jesus' Namen. Das hat er zu seiner eigenen Mutter gesagt. This was when the mother said it up to three times. Und es war the same thing. And this man have corrected and corrected. Obwohl er sie immer wieder verbessert hat und gesagt hat, hör auf, das zu sagen, mein Sohn ist gesund. And this woman said, okay, then she was angry, she left. Und als er dann gesagt hat, Satan, weiche von mir, war sie dann halt wütend und ist dann weggegangen. But immediately, this child was healed. Aber danach war das Kind gesund. The child was healed. Danach war das Kind gesund. Is somebody understanding? Amen. The outside is going to tell you something else. But you believe Christ. And don't walk by sight, walk by faith. Amen. Because, you know, Satan, I thank God for this pastor. He did not allow the body of the mother to be on the way. Yes, mother, what are we going to do? Seiner Mutter im Weg war, dass er auf einmal ist, dass er eingeknickt ist wegen den Worten, wegen der Sorge seiner Mutter. People will not like it. Aber Leuten würde das nicht gefallen. Now that is what Christ wants. Aber das möchte Christus, dass wir uns verlieren. He said, you are to hate everything and hate even yourself. Dass wir alles im Vergleich zu ihm hassen sollen. Amen. And continue to choose. Und uns weiterhin für ihn entscheiden. You know when the mother was looking for him? Als Jesus' mother. Eigene Mutter. And the brothers. They were looking for him, the siblings. Gesucht haben. They looked for him and they found him. Und ihn dann gefunden haben. And he said, my mom, my parents, my family are those that listen to the true God. Hat er vor allen Leuten and not the flesh. Meine wahre Familie sind die Leute, die auf Christus schauen. We love the flesh so much. Die Beziehung mit Christus haben. We love the flesh aber so much. Wir sind so sehr hinter dem Fleisch her. We can even, because of them, not even come to church. Wir können sogar wegen ihnen die Gemeinde verpassen. I was not there because I went to visit my mother. Ich war nicht da, weil ich meine Mutter besucht habe. I will accept any excuse from you. Aber but with Jesus, I said, ich it's your business. Ich kann diese Entschuldigung akzeptieren, aber akzeptiert Jesus das? You know what? Somebody that will love that. Satan. Dem Teufel gefallen diese Ausreden. He knows that once your mother ring bell, then you move. Der Teufel weiß das, sobald deine Mutter nur sagt, dass du springen sollst, fragst du einfach nur noch, wie hoch. He knows that it's not for you, it's not about Jesus Christ. Dass es nicht um Jesus Christus geht. Amen. Amen. You know our job. We go to work. Unsere Arbeit. Your mother will not ring, then you will say you will not go to that job. They'll sack you. Wenn es um die Arbeit geht, da you say, let me finish. Da when können I close, wir I come. Grenzen ziehen und sagen, unsere Familie kann uns da nicht zwischenkommen und kann mich nicht auf einmal aus der but Arbeit she comes to rausrufen. Christ. Wie sie lustig ist, aber wenn es um Christus geht, da geht das auf einmal. We deceive ourselves. Aber wir machen uns damit was vor. Deceiving him. Und wir denken, dass wir ihm we was cannot vormachen. Even deceive Satan. Aber wir können auch nicht mal dem Teufel was vormachen. He know you. He know you very well. Jesus, I know Paul, I know. Who are you? I know you. Der Teufel kennt dich. Er kennt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's go to 1 Samuel. 1 Samuel. Learn to see the spirit. Lerne den Geist zu sehen. Learn to judge the spirit. Lerne den Geist zu sehen. People might say you judge too much. That is be too much. Leute sagen, du richtest zu viel, aber lass es zu viel sein. The Bible says we are to judge all things. Die Bibel befiehlt uns alles. We judge all the spirit. Den Geist zu prüfen. Amen. Judge the spirit behind all things. Den Geist hinter den Dingen prüfen. In 1 Samuel 16, verse 7. 1 Samuel 16, Vers 7. Are we there, please? Mm-hmm. He said, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on his height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as men seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Mm. Is somebody getting it? Mm. You know, if you are going to choose husband, wenn du heiraten möchtest, we have programmed our heart on how our husband should be. Entscheiden muss und wir haben unser Herz schon darauf eingestellt, height, wie unser Ehepartner beauty, auszusehen hat, wie forehead, schön sie sein soll, wie kidney, groß sie sein soll, wie bladder, klein sie sein soll, die Pupu, die Organe, everything. We program everything. Ihr wisst schon, wie die Person ausgesehen hat. You have to check everything and say, okay, one is missing. Abgehakt sein auf dieser Liste. He said he sees the heart. Der Herr sieht das Herz und nicht das Innere. And that is how we want us to live. Und so sollen wir auch leben. So see the heart and not the spirit. Das Herz sehen und nicht das Äußere. That is how we as God's children out of sittings. So sagt man, dass wir Gottes Dinge sehen und Dinge richten. We judge. Wir richten. Right? We judge the spirit. Wir richten den Geist. We don't judge people. Wir richten nicht Menschen. We hate this Satan's spirit. Wir hassen den Geist des Teufels. Amen. Amen. That fire, no, that go through people. Der durch Menschen geht. We speak to things, we speak to people. You know, it's like this homosexual thing and all this lesbian and whatever they call it. We love the people, but we hate the act. Because Satan is behind it. Auch wenn es um das Thema Homosexualität geht oder diese LGBT-Community, all diese Dinge, wir hassen diese Menschen, die in diesen Sachen drin sind, nicht, sondern wir hassen diese Taten, diese Werke, denn sie sind vom Teufel, weil das sind Dinge, die Gott ein Greuel sind. Go and read Sodom and Gomorrah. Wenn wir Sodom and Gomorrah lesen, and see why God destroyed Sodom and Gomorrah. Können wir auch da sehen, weshalb der Herr Sodom und Gomorrah zerstört hat. It was full of those things. Weil es voll war von dieser Unzucht, von dieser Perversion. He created Adam and Eve. Er hat Adam and Eve. And now Adam and Stevie. Und nicht Adam und Stefan. Oder Esther und Esther. Oder Esther und Eva. Amen. Amen. A male and a female. Mann und Frau. You don't choose. It's not you not choosing. You are not becoming a male. You are not becoming a female. Und das kannst du nicht. Evil everywhere. Diese Entscheidung kannst du nicht für dich selbst treffen, was du bist, ob du auf einmal von Mann zu Frau wirst oder von Frau zu Mann. And they want to see that is how they are born. No, that is not wrong. That is not. God never created anything evil. Aber Gott hat dich nicht so erschaffen. Du hast eine Wahl. You choose to be evil. Du kannst dich entscheiden, im Bösen weiterzuleben oder für Christus zu leben. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. We love them. Wir lieben sie. But we hate those things. Aber wir hassen das Böse. Because Jesus Christ hates it. Weil Jesus Christus das auch hat. We pray to love what he loves and hate what he hates. Wir beten, das zu hassen, was Jesus hasst. Somebody getting und das zu lieben, was Jesus liebt. To love what Jesus hates. That should be your prayer. Father, help me to love what you love and hate what you hate. Lieben, was du liebst und das zu hassen, was du hast. Amen. Amen. Amen. You know, again, we have just read Genesis 6, from 5 to 7. You know, man surprised God. Der Mensch hat Gott überrascht. Amen. Amen. They surprised him with all kinds of evil. Mit allem Bösen. Amen. Amen. They keep on surprising. Sometimes they don't even know that man can go to that extent. Er wusste nicht, dass der Mensch so tief ins Böse eintauchen kann und so erfinderisch im Bösen sein kann. So also, we surprise him with our unbelief today. So überraschen wir ihn auch mit unserem Unglauben. For some of us, some believers, they believe more than us. Einige Ungläubige glauben sogar mehr als wir. They believe more than us. Sie haben sogar mehr Vertrauen als it's wir. Like the centurion man. So wie dieser römische Hauptmann. Amen. This man was not a covenant man. Dieser with Mann God. He was not having any covenant with God. Kein Bündnis mit Gott. Maybe we go there. Amen. Amen. Because it's good that we know, because he wants us to believe him. Der Herr möchte, dass wir ihm glauben. If unbelievers can believe, you that receive his message, his word, you have the Holy Spirit. That is to even help you. Then what is the problem? Wenn ungläubige Menschen glauben können, weshalb können wir dann nicht glauben? Praise the Lord. Heiligen Geist haben. You know, Jesus marveled. Jesus war erstaunt. At their unbelief. Über den Unglauben. How they never believe God. Wir sehen immer wieder angezweifelt haben. First of all, we go to Mark 6, verse 6. Markus 6, Vers 6. Go to Mark 6, verse 6. I'll quickly go through it and we go further. Amen. Amen. Praise the Lord. Please believe him. Bitte glaubt an ihn. Mark 6, 6. Markus 6, Vers 6. Praise the Lord. And he marveled because of their unbelief. These people that made Jesus marvel, they have covenant with God. Jesus verwundert haben. Die haben ein Bündnis mit Is Gott. Somebody getting das waren Juden. They have these people have covenant with God. Das sind Juden, die ein Bündnis eigentlich hatten but mit they Gott. Never believed aber God. Sie haben Gott nicht geglaubt. And he went round about the villages teaching. Praise the Lord. Hallelujah. He still marveled today. And our heart is still not forwarded. Once he sees, once he sees how you are so worried about your past, your present, and your future. Über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. He still marveled. Es verwundert ihn. How we still worry. Wir werden uns immer noch sorgen. About who are we going to marry? Über wen wir heiraten werden. Praise the Lord. Hallelujah. He marveled today how we are still so worried about how things are going to work. Wir werden uns immer noch Sorgen machen, wie Dinge funktionieren werden. Amen. What about? It's always what about? Let it be Christ. Lass uns Christus sein. Go to Matthew 8, please. Matthäus 8. Amen. He marveled because they could not believe. Er war verwundert, weil er es nicht glauben konnte. Ah, Daddy. In Matthew, praise the Lord. Hallelujah. Matthew 8. Matthäus 8. Let us look at this man. Amen. We read from 10 to 12 because of time. Matthäus 8, 10 bis 12. Jesus, you know, this man just said, he said, your, Jesus, your word is enough. If you read it from 1, he said, your word is enough. Just speak the word only. My servant will be healed without any doubt. Can you believe his words for you? And believe it, and believe no matter what you see outside. I'm not thinking about what about if it did not work. Unabhängig von Situation, unabhängig von deinen Sorgen und Gedanken über was ist, wenn es nicht klappt oder was ist, wenn es schief geht. Praise the Lord. Amen. Let's read it from 5 because of some of us that are new here. Amen. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, searching him, and saying, Lord, my servant lived at home sick of the palsy, grievously tormented. Verse 7. And Jesus said unto him, I will come and heal him. I will come to your house so that I can heal him. And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. But speak the word only. Speak it here right now. That's why you can even pray for somebody through phone. Deswegen kannst du auch für jemanden beten durch das Telefon. The word of God is a magnet. It moves. That is what's a magnet. And once you speak it, you know, it must accomplish what you send it to do. Es muss das verbringen, wozu for God's children. This belongs to God, to those that belong to Christ. Amen. Amen. But here is somebody that is not even a believer. Aber jemand, der kein Gläubiger ist. Amen. Amen. He was not having covenant with God. Er hatte kein Bündnis mit Gott. He said, speak the word only. Gesagt, spricht einfach nur and das my Wort. Servant shall be healed. Und mein Knecht ist geheilt. Because I know, you could then not explain how he know that his servant, that once you speak, is final. Und hat erklärt, wie er glauben konnte, dass wenn man spricht, dass es so getan wird. Because I am a man of authority. Weil er jemand ist, der mit Autorität bekannt ist. Because of that, you know, once I say yes is here, no is no. Weil er eben ein Soldat ist, weiß er, dass wenn er ja because sagt, I'm a soldier. Ist es ein Ja. Wenn er Nein sagt, ist es auch ein Nein. And I know you. Und ich kenne dich. Amen. That you are somebody with authority. Er wusste, dass Jesus jemand ist mit Autorität. If man can have authority, Christ has more authority. Wenn der Mensch Autorität besitzt, dann besitzt der Herr noch mehr Autorität. Amen. Amen. Our body gives us authority here on earth. Unser Körper gibt uns Autorität hier auf Erden. That the Christ is all in us gives us power. Aber Christus in uns gibt uns Kraft. Amen. These two are different. We have authority. We have the right to choose Christ. Wir haben Autorität und damit das Recht, uns authority für Christus zu entscheiden. They are two different things. Amen? Amen. Then in verse 10, now, when Jesus heard it, he marveled and said unto them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. You know, people have been going to church, they never believe Jesus Christ. Leute sind jahrelang in die Gemeinde gegangen und glauben Jesus Christus nicht. And somebody that is just outside. Jemand, der einfach von außen just kommt, believe. Glaubt einfach. He marveled. Und war erstaunt. Amen. It's still there today. Es passiert auch heute. Look at the house of God. Guck durch das Haus Gottes an. But children, they never Kinder believe Gottes, it. Die glauben ihm nicht. He still marvels today. Er ist immer noch verwundert heute. When he sees how worried we are. Wie viel Sorgen how fearful we are. Wie ängstlich wir sind. How doubtful. Our doubt everywhere. Yeah. Doubt it, Thomas. Zweifeln. Until we see, we never believe wir sehen, dann it. Doubt it, Thomas. Always vavum. Why? Amen. Until I see. I don't need to see. Aber ich muss nicht sehen. This man said, you don't need to come. Der Mann sagt, du brauchst nicht auftauchen. I don't need to see. Ich but say the word is final. Sag einfach das Wort und es reicht. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. That should be for you and me. Das sollte für dich und believe mich gehen. Your father. Glaub deinem Vater. He knows how to take care of you. Er weiß, wie more er more than you can take care of yourself. He did not create you to take care of you. Er hat dich nicht erschaffen, damit du auf dich selbst aufpasst. He created you and he gave birth to you too, so that he can take care of you. Er hat dich erschaffen, damit er auf dich aufpasst. Look at our baby here. Durch unsere can he take hier. Care of himself? Können sie auf sich selbst Acht geben? Can Isaiah take care of himself? Isaiah auf sich no. selbst aufpassen? Nein, kann er nicht. Praise the Lord. He cannot. Kann er nicht. And we always want to take care of ourselves. Wir wollen immer auf uns selbst Acht geben. How poor are we doing? Das machen wir schlecht. So poor. Amen. We want to choose by ourselves. We want to do this. We always say we don't need it. You wir need wir your brauchen father. Ihn nicht, aber wir brauchen unseren Vater. Without him, you are nothing. Ohne ihn sind wir nichts. It's like babies. Without their parents, they are nothing. Die Babys they can't do nothing. Nichts und können nichts. You remain Jesus' baby forever. Wir bleiben das Baby von Jesus für immer. You remain your father forever. Er bleibt für immer dein Vater. Before him, you are a baby. He changes your father. Für immer ein Baby und er wechselt dein. But Leben. Before problems, you are Christ. Aber vor Problemen sind wir wie Christus. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 11 of Romans 8. Römer 8, Vers 11. Oh, sorry. Okay, Matthew's 8. Let me go. Let me see if I'm to even go further. Yeah, let me go further. Amen. There are things here to learn. Verse 11. And I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping. Gnashing of teeth because of their unbelief. Wegen ihres Unglaubens. Because they never believed me. Weil sie ihm nicht geglaubt haben. The children, they're supposed to be the children of the kingdom. Sie sollten eigentlich die Kinder des Königreichs sein. But they will be cast out. Weil sie werden verbannt. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus in verse 30 said, and Jesus said unto the centurion, go your way. And as thou hast believed, so be it done unto thee. As you believe and not as Jesus believed. So wie du glaubst, nicht so wie Jesus glaubt. It's your faith. Es ist dein Glaube. And not Jesus' faith. Und nicht Jesus' Glaube. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. A lot are seeking, they seek signs. Viele suchen nach Zeichen. Show me signs. Zeig mir Zeichen. Don't need any sign. Ich brauche keine Zeichen. Once I, you know, I never pray to have any sign. Ich bete nicht, Zeichen zu sehen. I've never prayed that prayer. Ich habe noch nie dafür gebetet. People are believing God. They are telling God, show me sign. Leute glauben an Gott, wollen Zeichen sehen. Satan will show you signs. Der Teufel wird dir Zeichen geben. He have a lot of signs. Hat viele Zeichen. He will obey that voice. Er wird dieser Stimme gehorchen. And you that call everything Christ, you will see it and you will believe it. Und du, der dann halt alles als Christus sieht, was auf ihn zukommt oder was er sieht, wird es einfach akzeptieren und hinnehmen. You know, Christianity today, they seek signs a lot. Das Christentum sucht nach vielen Zeichen. They love signs, they seek signs. Und suchen nach Zeichen. Give me sign, Lord. Gib mir ein Zeichen her. In Matthew 12, from verse 38, Jesus told these people, you know, these people asked for signs. Diese Menschen haben nach einem Zeichen gesucht. Then Jesus said, und Jesus hat gesagt, He's greater than all signs. Er ist größer als jedes andere Zeichen. Come see me. I am. I am my, the sign I have. Die Zeichen, die ich habe. I am myself as a sign for you. Ich selbst bin ein Zeichen für euch. He said, the man of Nineveh. Das Volk von Nineveh. They believe just the sign that, you know, of the sign of Jonah. Sie haben einfach nur an das Zeichen von Jonah gedacht. That Jonah was swallowed by the fish and thrown into the, you know, in the sea. And he was thrown, brought to them. That alone, that sign, they could even believe it, that this is God sending him. I don't know if somebody is getting it. Let's go there, please. Einfach nur an das geglaubt, was Jonah widerfahren ist, dass er von einem Fisch verschlungen worden ist und dann an die Küste gespuckt wurde, damit er endlich das tut, was der Herr von ihm wollte. That you know that just a fish swallowed him. And you know, not brought him to the city. They believe that this must be true God. Und sie haben geglaubt, dass das der wahrhaftige Gott sein. Because he was in the fish, the belly fish for 3 days. Weil er 3 Tage in diesem Fisch and he's still drin living. War. And he's now prophesying the word of God to them. They believe him. In verse 39. And he answered from verse 38. There's certain of the Pharisees. Matthew 12, from verse 38. The certain of the scribes and the Pharisees answered, saying, Master, we will see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign. And there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. Look at, he now used his own to compare that of Jonah. Verse 40. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly's way, in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. He's talking about himself. Except. Amen. Then in verse 41, he said, The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation. Why? Because they repented when Jonah told them. The prophecy. They repent because they could see. They see the fish dropping Jonah. Sie haben Buße getan, nachdem sie die Verkündigung von Jonah gehört haben, weil sie gesehen haben, wie Jonah 3 Tage in diesem riesigen Fisch war und danach immer noch gelebt hat. And they believe Jonah. Und sie haben Jonas Worte geglaubt. He said, "The men of Nineveh, they are going to judge you for not believing him. Die Männer von Nineveh for not believing Jesus Christ." Uns danach richten, dass wir nicht an Jesus Christus geglaubt haben. That the whole God came dass from Gott heaven. Vom Himmel gekommen ist. He became a baby. Zu einem Baby wurde. He was born into this world. In diese Welt geboren wurde. Not to save you. Um uns zu retten. He spent 3 days. 3 Tage. To read Colossians 2. And many other places in the Bible. Did we know he went with 3 days. 3 Tage hat er verbracht. He was there and you know. Unter den Toten. He spoiled Satan. Und hat den Teufel beraubt. He emptied him. Hat ihn ausgeleert. He took back the power that was given to und him by man. Autorin. The power Adam gave to him, to Satan. Und er hat dem Teufel diese Autorität und Kraft weggenommen, die der Teufel uns am Anfang von Adam weggenommen hat. Whoever you obey, you are giving that person authority and power. Wie auch immer wir gehorchen, dieser Person übergeben wir Autorität und Kraft über uns. Adam obeyed Satan. Adam hat dem Teufel gehorcht. He believed Satan more than believing God. Mehr geglaubt als Gott. And Satan was not having the power. Und deswegen hatte der Teufel dann diese Kraft und Autorität, die Erde zu kontrollieren. God gave the earth to man, not to Satan. Der Herr hat den Menschen die Erde gegeben, damit er über sie herrsche. Because man refused to obey the voice of God. Aber der Mensch hat sich geweigert, der Stimme Gottes zu gehorchen. Okay. Doing that, now he now gave the power to Satan to now control the Und hat dabei seine Kraft und Autorität an den Teufel weitergegeben. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is saying here, he said, the men of Nineveh will judge you. Because just a little thing that they saw, that you know, a fish brought somebody, they were able to repent. But you that have been hearing, you know everything I did. Und diese Männer von Nineveh werden euch richten, weil sie sich denken werden, wir haben nur so ein kleines Wunder gesehen im Vergleich zu dem, was ihr gesehen habt, dass dieser Mensch, dass Gott Mensch geworden ist und für euch gestorben ist und ihr konntet dem, was dieser Gott gesagt hat, nicht glauben, aber wir haben einfach nur einen Menschen gesehen, der 3 Tage in einem Fischbauch überlebt hat und ihm haben wir alles geglaubt, was er über Gott gesagt hat. Praise the Lord. Hallelujah. They repented because Jonah was delivered by the fish. Die Leute von Nineveh, sie haben Buße getan, weil sie gesehen haben, dass diese Reise von Jonah übernatürlich war und von Gott gewollt sein musste. What Christ did is greater than what Jonah did. Aber das, was Christus getan hat, ist größer als das, was Jonah did. They were able to repent, but you no repentance today. Diese Menschen haben Buße getan, aber wieso können wir keine Buße tun? Jonah did not die for them. Jonah ist nicht mal für sie gestorben, aber Christus ist für uns gestorben. They believe Muhammad. Sie glauben an Muhammad. Muhammad never died for anybody. Aber Muhammad ist für niemanden Christ gestorben. Died for us. Christus ist für uns gestorben. That alone should help you to say this is, I follow Christ. Und das allein sollte dir helfen zu sagen, ich folge Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 42, he said, the queen of the south Ethiopia shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Huh? Praise the Lord. They are looking for sign. You know, Queen of Sheba. Die Königin von Sheba. Amen. Please read Colossians 2. Lies bitte Kolosser 2. Let it be your homework. We cannot go there because of time. Amen. Mm-hmm. Colossians 2. Read it from the beginning to the end. Amen. Praise the Lord. Amen. There you will see how Jesus defeated Satan. That there is nothing in Satan any longer. He's like a policeman. Es ist wie ein Polizist. That is here, let me say here in Mönchengladbach. Der hier in Mönchengladbach ist. Amen. He was a policeman here. Und er war ein Polizist. And they took and his rank, his power has been taken away from him. He's no longer a policeman. Aber er ist kein Polizist mehr hier. But there are people that did not know that his power has been taken from him. Aber es gibt Menschen, die nicht wissen, dass ihm sein Rang als Polizist weggenommen worden ist. And because of that, he will continue to arrest those people. Und deswegen, I don't know if you get it. Nimmt er immer noch Leute fest oder bedroht Leute oder versucht Leuten Angst zu machen in seiner Uniform, die aber schon abgelaufen ist. There's no power in him any longer. Der Teufel hat keine Kraft mehr. Authority and power now belong Kraft to you. Kraft und Autorität Amen. Gehören uns it belong to you. Amen. He said, you speak to it. Wir sollen sprechen. He said, whatever you say to the mountain, that mountain must obey you. Immer wir zu diesem Berg sagen, der Berg wird uns gehorchen. But you walk by faith and aber wir by sight. Im Glauben wandeln, nicht per Sicht. Just like, you know, the pastor's son that I talked about. The pastor's son. Don't allow anything to bring anything inside. Zulassen, dass irgendetwas oder irgendjemand I have to learn it myself also. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because that is not the system of this world. Weil das eben nicht das System dieser Welt ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. What Jesus accomplished in just 3 days. Was Jesus in 3 Tagen geschaffen hat. You see it there in Colossians 2. Amen. He took everything from Satan. Er hat alles von was Satan hat stolen, was Satan gestohlen hat, hat er weggenommen von ihm. Satan is left with nothing. Und der Teufel ist mit nichts mehr. But he is still deceiving people. Aber dennoch. If you don't know that he does not have anything, you will deceive weiß, you. Wenn ich weiß, dass er etwas, dass er ein Täuscher ist, wird er dich täuschen. The Lord left him naked. Der Herr hat ihn entblößt. Powerless. Kraftlos. And having nothing. Nothing against you. Er hat nichts mehr. Have nothing against you. Gegen dich schnupfen kann. We allow him. Aber wir lassen zu, dass er uns because urteilt. We are full of self. Weil wir voll von selbst sind. Except you see Christ, Satan will condemn you. Erst wenn wir Christus sehen, sonst werden wir immer noch auf die Verurteilung des Teufels eingehen. If we are full of Christ, he cannot condemn us. Sind, kann er uns nicht verurteilen. Because Christ is the one that spoiled him. Weil Christus derjenige ist, der ihn ausgenommen hat. Amen. Amen. He took everything away from him. He knows that it's over with Christ. That's why you come in his name. Und deswegen kommen wir in Jesus Namen. That's why you bear his name. Deswegen tragen wir den Namen. That's why you do everything with his name. Deswegen tun wir alles be Namen used for the name, to that name more than your natural name. An diesen Namen mehr als sein natürliches. Let it be Jesus, Jesus everywhere. Lass uns überall. Jesus, Jesus. They can even make fun of you. Jesus, Jesus everywhere. Yes. Leute können sich darüber lustig because machen. If it is not Jesus, Jesus everywhere, it will be Satan, Satan weil everywhere. Wenn es nicht immer um Jesus geht, wird es immer um den Teufel gehen in deinem Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in Matthew 12, verse 48, 42, then he talks about the Queen of Sheba. The Queen of Sheba heard of Solomon. Die Königin von Sheba hat von Salomo gehört. She moved. Und sie hat sich bewegt. I made that long journey. Hat diese weite Reise auf sich genommen. Praise the Lord. Hallelujah. She moved. Sie hat sich bewegt. Just the wisdom of Solomon. Wegen der Weisheit von Salomo. No, no, Jesus is the true wisdom. Jesus ist die wahrhaftige Weisheit. Compare the wisdom of Solomon to Christ. It's nothing. Vergleich mal die Weisheit von Salomo mit der Weisheit von Jesus Christus. The message you receive. Die Botschaft, here. Die wir hier hören. The wisdom, you know, the wisdom you have been receiving here, compared to that of Solomon, die Weisheit is von nothing. Christus, die wir bekommen, that die Weisheit that of Solomon is nothing. Christ is greater than Solomon. Christus ist größer als Salomon. The hidden wisdom of Christ, you have been receiving it. Weisheit Gottes, die wir hier empfangen. Praise the Lord. Hallelujah. The conception of Jesus Christ by the Holy Ghost. He was conceived by the Holy Ghost. Der Heilige Geist hat ihn with all this, you are to even believe Jesus. How he came, he did not come as man. Jesus ist nicht. He's a person of his own class. Er ist eine Person. Die unvergleichlich ist. Mary is not Joseph that conceiving. The Holy Ghost conceiving. Nicht, er ist nicht aus Joseph und Maria entstanden. Sondern der Heilige Geist hat ihn. If you look at his birth, his walk. Gezeugt, genau. If you look at his birth, his walk. Wenn du auf seine Geburt schaust. His death. Sein Tod. His resurrection. Seine Auferstehung. He's going back to heaven. Wie er zurück in den Himmel aufgefahren ist. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to that of going back to heaven. Wir schauen go to Luke. Luke 24. Lukas. Praise the Lord. Halleluja. So that we can quickly move forward. Amen. Amen. Luke 24. Lukas 24. Verse 49 to the end. 49 bis zum Ende. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Mm-hmm. And behold, I sent the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with the power from on high. You know what he's talking about here? The Holy Ghost. The Holy Ghost comes into our life with power. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. He said, wait until you have that power. Warte, bis ihr diese Kraft habt. Yeah, the Holy Ghost never come without power. Der Heilige Geist kommt nicht ohne Kraft. Amen. Amen. And he led them out as far as Bethany. And he lifted up his hands and blessed them. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. And we are continually in the temple praising and blessing God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you also look at Acts 1, it talks about Jesus going to heaven. It's in Jesus. Please read it at home by yourself. Amen. Mm-hmm. That's Acts 1 from 1 also to the end. Amen. Acts 1 to the end. And see, you know, Jesus was taken into heaven. Jesus wurde in den Himmel mitgenommen. It's interesting. Amen. Amen. This is not a dream. Das war nicht ein Traum. It's with Kolokolo eye. What is Kolokolo? See me, see you. They were seeing him. Kolokolo. Die haben ihn wirklich gesehen. See me, I see you. When you are seeing something face to face, see me, see you. Some of us know it. See me, see you. With Kolokolo eye. They saw, you know. Praise the Lord. Hallelujah. He was taken into heaven. And he said he's coming back the same way. Und genauso kommt er auch wieder zurück. Amen. Praise the Lord. Look at it. Look, let's go there now. Read just in verse there or two. Act 1. Apostelgeschichte 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 8. Look at verse 8. Then you shall receive Act 1, verse 8 now. Act. Then you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall bear witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. And when he has spoken these things, where they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. You see it there? And where they looked steadfast toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Amen. Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up unto heaven? This man Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Praise the Lord. Hallelujah. So Jesus is not going to come in secret. Everybody, we are going to see him. I love that, amen. Mm-hmm. So you don't need to tell me that he has come, because I'm going to see it also. Du musst mir nicht erzählen, er ist gekommen gestern, sondern ich werde das sehen. Das wird jeder von uns sehen, wenn er hier ist. He said he's coming back. Und er kommt zurück. We saw him taken into heaven. Wir haben gesehen, wie er vom Himmel aufgenommen wurde. What the disciples, what they saw, we also see it today. Und was sie gesehen haben, sehen wir heute auch. But do we believe him? Aber glauben wir ihm? If we believe him, why don't we repent? Wenn wir glauben, weshalb tun wir keine Buße? And believe him. Und glauben ihm. Amen. The Queen of Sheba only heard of Solomon's wisdom. Die Königin von Sheba hat einfach nur von der Weisheit von just a man's wisdom. Einfach nur von der Weisheit hat. But God's wisdom we run away from. Und hat sich auf den Weg dorthin gemacht, aber wir anstatt uns auf den Weg. We never believe God's wisdom. Zu Gottes Weisheit zu machen, rennen wir vor der Weisheit Gottes weg. She was moved over a man's wisdom. Sie war überwältigt von seiner Weisheit. 1 Corinthians 1, verse 22 said we have the wisdom of God. Der erste Grund ist, dass wir sogar die Weisheit Gottes jetzt haben durch Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. The Greek, they seek after wisdom. Die Griechen suchen nach Weisheit. Amen. The wisdom of man, not the wisdom of God. Sie suchen nach der Weisheit der Menschen, aber nicht nach der Weisheit Gottes. They seek after the wisdom of people, the wisdom of education. Von Leuten. And I also heard that people explain Bible with Bible. Und ich habe auch schon mal gehört, dass Leute die Bibel mit der Bibel erklären. Jesus never said anything like that. Oh, yes, hat sowas nicht gesagt. Amen. Amen. Before I even go into the Bible, if it, the Holy Spirit should be the one even directing you. Ist der Heilige Geist, der dich leitet. What time? Praise the Lord. Hallelujah. Christ is the Bible. Christus ist die Bibel. And he told us how to know him. Und hat gesagt, wie wir ihn erkennen. Who to reveal him to us. Wer ihn uns erklären wird. Remember John 16. Erinnert euch an Johannes 16. Amen. Amen. He said he is to reveal him. He revealed the Bible to muss us. Uns das Wort offenbaren. Amen. Amen. And not Bible revealing Bible to us. Nicht die Bibel, die Bibel, nee, nicht die Bibel, die sich die Bibel erklärt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Cause of time, let me go further. A sign of the flesh is not of the spirit. Denn ein Zeichen vom Fleisch ist nicht vom Geist. Also remember this time we are. Erinnert euch an die Zeit, in der wir uns befinden. Time of the Spirit. Zeit des Heiligen Geistes. Remember Galatians 5:25. Galater 5. It says, if we live in the Spirit, we walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln. Amen. Amen. Live in the Spirit. The period we are now is the period of the Spirit. Wir sind in der Zeit des Heiligen Geistes. Where we no longer see signs. Wo wir nicht mehr nach Zeichen suchen. Amen. Where we no longer seek miracles. Wo wir nicht mehr nach Wundern suchen. We're seeking Christ alone. Wir suchen nach Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. The Bible said that God is good. Die Bibel sagt, dass Gott gut That's ist. Mark 10. Steht in Markus 10. Jesus said, there Jesus is sagt, no one good but God niemand alone. Ist gut außer Gott alleine. God is good. Gott ist gut. Did he create accident? Hat er Unfälle Did he create poverty? Hat er Armut verursacht? Did he create sicknesses and diseases? As a matter of fact, when God was immediately God created things, he always said they are good. Wenn Gott etwas erschafft, hat er immer gesagt, es ist gut. The Bible is very clear about the quality of what God created. Die Bibel sagt immer ganz klar, was Gott über seine erschaffenen The quality of everything. Go to Genesis again, please. Amen. Amen. Quickly go there. Genesis 1. Verse 25 and 31. Verse 31. 25 and 21. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kinds, and everything that creepeth upon the earth after his kind. Und dann 31. And God saw that it was what? Gut. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Susie, help us to read verse 31. 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Praise the Lord. Hallelujah. And God saw everything that he had made. And behold, it was very good. Praise the Lord. Hallelujah. Everything God created is very good. Very good. Very, very good. Mm. Including you. Auch du. Including the trees. Auch dieser Baum. Including death. Auch der Tod. Including Lucifer. Auch Lucifer. He created Lucifer perfect. Er hat Lucifer vollkommen erschaffen. Lucifer was created perfect. Lucifer wurde vollkommen erschaffen. Amen. Mm. Mm. Adam was created good. Adam wurde gut erschaffen. But something went wrong. Aber etwas ist schiefgelaufen. With God good. Mit dem Guten von Gott. Amen. Mm. God did not create bad. Gott hat nicht das Böse Good became bad. Das Böse wurde Das Gute wurde böse. Amen. Amen. If it create, you know, things always have two sides. Dinge haben immer zwei Seiten. If there is love, there is going to be hate. Wenn es Liebe gibt, es auch Hass. Amen. Amen. He created both sides. Er hat beide Seiten erschaffen. But where to use it, what to use it on, how to use it. Aber wie und wann du das nutzt, das I don't know if you are getting it. Ist nach seinem System. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The devil is not a creator. Der Teufel ist kein Schöpfer. He perverts what God created. Er perversiert und pollutes things. Und verunreinigt die Dinge, die Gott erschaffen hat. Again, God created death. Das hat den Tod erschaffen. The fear on the earth, the fear of man is so afraid of death today. Der Mensch hat so viel Angst vor dem Tod. The fear everywhere today is the fear of death. Überall ist die Angst vor dem Tod. God, okay, let me put it this way. Death was never God's will for mankind. Der Tod war nicht der Wille für die Menschheit. God created death without power. Gott hat den Tod erschaffen ohne Kraft. The problem has always been you. Aber das Problem sind wir. Man who made Satan. Wir haben den Teufel zu dem gemacht, was er heute you ist. Made Satan. Wir haben ihn zu dem gemacht, was er heute God. Ist und nicht Gott. God created Lucifer. Gott hat Lucifer erschaffen. Als Engel. In James, the book of James says, resist the devil, he will flee from you. Bibel sagt, wenn wir dem Teufel widerstehen, wird er auch vor uns fliehen. How? By submitting to Christ. Indem wir uns Christus hingeben. Amen. Amen. If you don't submit to Christ, Satan will have power over you. Wenn wir uns nicht Christus übergeben, wird der Teufel Kraft über uns haben. Who turned death to evil? You. Wer hat das Tod hat den Tod God. Zu etwas Schlechtem gemacht? Es war der Mensch und nicht Gott. We have read Genesis 2, verse 16 and 17. Wir haben 1. Mose 16 gelesen. Adam, the tree, the sin, the death. Adam, der Baum, Sünde und der Tod. Adam, the sin, die Sünde, the tree, der Baum, the death, und der Tod. For these four things. Diese vier Dinge. Amen. Amen. God said to man, Gott hat zu den Menschen as gesagt, long as you don't eat that tree, wenn du nicht von dieser Frucht death bist, cannot kill you. Kann der Tod dich nicht töten. He introduced death to Adam. Er hat den Tod Adam vorgestellt. But if you eat from that tree, aber er hat gesagt, wenn du von dieser if Frucht you disobey bist, me, wenn du mich missachtest, if you eat from that tree, that means you disobey bist, me. Hast du mich missachtet? You disobey my commandments. Du hast mein Gebot gebrochen. You disobey my word. Du hast mein Wort missachtet. Today is not about the tree, it's about Jesus Christ. Aber heute geht es nicht um den Baum, sondern Amen. Um Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. The dead that does not have power. Der Tod, der keine Kraft will suddenly come back. We have power to now kill you. Wird auf einmal wieder Kraft haben, um zu töten. Praise the Lord. Hallelujah. Death give birth. Give death, no. Sin give power to death to kill. Weil die Sünde dem Tod die Kraft gibt, um zu zerstören. Without sin, death cannot kill. Könnte der Tod nicht töten. But it's not what man calls sin. Aber es geht nicht um das, was der Mensch Sünde nennt. It is what Christ calls sin. Sondern was Christus Sünde nennt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to John 16, to Johannes 16, you will see what God calls sin. Sehen wir, was Gott Sünde nennt. He says, sin that you don't believe on me. Die Sünde ist es, dass wir nicht an ihm glauben. That's John 16. Das steht in Johannes that 16. That is the only sin God calls sin. Gott Sünde nennt. Not believing Jesus Christ. Das finde ich an Jesus Christus. It is not about fornication, lying, stealing, that people see, that religion see. Was Religion sieht. That people compare themselves with others and better than sich vergleichen und messen. It is believing Christ. Es geht um den Glauben an Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You know, death was created dead. Der Tod wurde tot erschaffen. Praise the Lord. Amen. Let us quickly go to 1 Corinthians 15. Amen. Amen. 1 Corinthians 15:56. He said, for the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Did somebody say something there? Mm-hmm. The power of death is sin. Des Todes ist Sünde. Amen. The power of death is sin. Die Kraft des Todes ist Sünde. And what make you sin is the law. Und was macht dich zu einem Sünder? Das ist das Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. Once you put on Christ, death is powerless. Wenn wir Christus anziehen, ist der Tod kraftlos. It is back to his original position. Jetzt hat er wieder seinen Ursprungs. Which is powerless. Und seine Ursprungsposition, nämlich als kraftlos. Against the death is sin is singular sin and not plural. Und es geht hier um Sünde und nicht Sünden. If you go read that you know, if you read it, it's in John 16. Amen. Johannes 16 lesen wir. Praise the Lord. Halleluja. It's like just one sin. Eine Sünde. Then it was just one sin. Damals war es nur eine and Sünde. Now it's still one, just one sin. Aber jetzt ist immer noch eine Sünde. Praise the Lord. Halleluja. Let me quickly go there. John 16. Johannes 16. Praise the Lord. Halleluja. Of sin that you believe. John 16 verse 9. Of sin because you believe not on me. Amen. Amen. Johannes 16, Vers 9. Said the Holy Spirit will help us to know what sin really means. Der Heilige Geist wird uns erklären, was Sünde wirklich bedeutet. That the real sin is that you did not believe on Him. Die wahre Sünde ist, dass du nicht an ihn geglaubt hast. Sin of not accepting the payment. Weil man die Bezahlung nicht akzeptiert hat. Again, God created everything good. Gott hat alles gut erschaffen. Including death. Auch den Tod. That when it is giving power, it is abnormal. Wenn der Tod it's not normal. Sozusagen Kraft hat, ist es nicht normal. For God, for death to kill somebody is not normal. Dass der Tod jemanden töten kann, ist nicht normal. Is somebody getting it? For somebody to be killed is not normal. Wird, ist nicht death, normal. For death to have power to dass kill der Tod is not normal. Kraft hat, zu töten, ist nicht normal. It means something wrong has taken place. Da stimmt etwas because nicht. God did not create it to kill. Weil Gott hat es nicht erschaffen, to kill people. Zu töten, Menschen zu töten. Amen. Death in its normal state has no power to kill. Der Tod hat eigentlich in seinem Ursprungszustand keine Kraft zu töten. He needs your permission before he can kill you. Es braucht deine Zustimmung, bevor es töten kann. He needs you before he can kill. Er braucht deine Zustimmung, bevor so also is Satan kann. Today. Und so ist auch der Teufel. Satan needs your permission before he can still kill and destroy you. Der Teufel braucht deine Zustimmung, bevor er töten und zerstören kann. Until you permit him, he can do nothing. Wenn du zulässt, kann er das Sache machen. If you open the door for him, he will come. Wenn du ihm die Tür öffnest, wird er reinkommen. He loves invitation. That is Satan. Einladungen. Just like the Holy Spirit loves invitation, genau Satan so also loves invitation. Gibt auch der Heilige Geist and if you invite him, he will not even mix it. Und wenn wir ihn einladen, wird er diese Einladung nicht verweigern. Yeah. Everything God created needs your permission. Alles, was Gott erschaffen hat, to do braucht good deine or to kill, Zustimmung. To steal and destroy. Amen. Amen. He created fire. That's God. But not to burn people. Erschaffen, aber nicht damit es Leute verbrennen. Amen. Amen. If you look at the fire, the three Hebrew boys. Wenn wir uns when we are in the fire did not burn them. Wenn wir uns an die drei jüdischen Jungs erinnern, die im Amen. Feuer standen und das Feuer hat sie nicht verbrannt. Fire to the burnt things. Oder auch der destroy things. Oder auch der brennende Busch, der auch nicht verbrannt the ist. The burning bush, amen. When fire come into a house, so they destroy the house. Wenn that is not the will of God for Haus man. Ist, zerstört das Ding, he created fire, but not to burn things, not to destroy properties. Sollte Besitz nicht zerstören. You can see the king, you can watch. Once he is involved with things, fire can never burn. Wenn der Herr involviert ist, kann Feuer nicht verbrennen. Amen. Praise the Lord. Amen. He created earthquake. Er hat Erdbeben erschaffen. But not to kill, but to save. Salvation. Aber nicht um zu töten, sondern um is zu somebody retten. Getting it? Amen. When you know earthquake, Paul and Silas. Bei dem Erdboden, was amen. Paulus und Paul and Silas. Mm-hmm. I don't know if we have time to go there. Amen. Erfahren haben. They were praising him. Sie haben den Herrn gepriesen. And there was earthquake. Im Gefängnis. Earthquake to free people. Und auf einmal gab's bring ein people to be saved, to salvation. And not to still kill and destroy. Und dieses Erdbeben hat diese Gefängnistür auf einmal aufgebrochen. Und dieses Erdbeben war da, um Leute zu retten, nicht um Leute zu zerstören. It was earthquake of freedom. Es war ein and Erdbeben der Freiheit, nicht der Zerstörung. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Ah, I will, because of time, let us go further. Amen. Amen. You can continue and continue and continue. The burning bush, just as you have said, amen. In Exodus 3:1-2, amen. Amen. And that of, you know, for fire from the first king, you can go there, they are all there. Jesus was angry. Anger, to be angry, is coming from God. Kommt auch von Gott. He created them. Hat es erschaffen. But Jesus was angry. Jesus war angry. But the Bible said he never sinned. Aber hat dabei nicht gesündigt. He wants us to be angry, but not to sin. You can't be angry and not sin. Du kannst wütend sein, ohne sauer zu sein. You know that man with that child, that pastor with that child that I told you about, that I just talked about today. Wie dieses Beispiel mit dem Pastor und seinem Kind. And that of the mother. Und seiner Mutter. This man was angry. Dieser Mann war wütend. The pastor was angry. Der Pastor war but wütend. Not against the mother, aber against Satan. Mutter, sondern gegen den Teufel. I don't know if somebody is getting it. Ja. Amen. Until you are angry, Satan will be there. Until you stand as a fall, Satan will be there. If somebody gets in, this man was saying, this man said, Nazi man, this is too much. Amen. He said, be angry and don't let your anger go down. Und diese Wut soll sich nicht, soll nicht weniger against Satan. Gegen den Teufel. And not against people. Nicht gegen Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Your mother, your father, all those people, they are not your enemy. Mutter, Vater, deine Freunde, your brothers and sisters are not your enemy. People are not your enemy. Menschen sind nicht deine Feinde. You only have one enemy. Wir haben nur einen Satan. Feind, das ist der Teufel. Amen. Amen. The Muslims today, they are killing people. Muslimen, sie töten Menschen, they see people as enemy. Weil sie Menschen als den Feind sehen. And it's so evil. Und das ist how many people can you kill? Wie viele Menschen willst du töten? You cannot kill everybody in the whole world. Du kannst nicht jeden töten. Satan will go from one place to another. Von einer Person zur nächsten springen. Amen. Amen. We go after Satan. Wir sind hinter all his lies. Amen. Lügen her. How? By preaching the victory to indem the people. Wir that's number one, how you go after Satan. Das Leben predigen, indem wir den Sieg predigen. And help them to know the truth. Und ihnen helfen, die Wahrheit zu erkennen. That they should submit to Christ so that dass Satan hingeben, will be a loser. Damit der Teufel in their life. Flieht. Amen. Und verliert in ihrem Leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. There's a place I will quickly tell you before we let me. What is the time? Okay, we still have some minutes. Before we go to where Satan is from, amen. We go there, amen. But there's a place I will want to quickly show you. You know, Jesus was angry. Jesus war wütend. The Bible said he did not sin. Wie gesagt, hat nicht gesündigt. Because he drove people away from, you know. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Matthew 21. Matthäus 21. Matthew 21, verse 12. Matthäus 21, 12. Matthew 21, verse 12. Are we there, please? Mm-hmm. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold the bed, and sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the seat of them that sold doves. Praise the Lord. Hallelujah. Then if you go to John 2 also, the same is in John 2. John 2. Praise the Lord. Hallelujah. John 2:15. Johannes 2:15. He did it again in John 2. Hat's wieder getan. You know, after some time, people are coming back to their old stage. Amen. Yeah. I think, you know, when something, there's correction, people run. Then after some time, they are coming back. And he did it again. Und manchmal, wenn Leute verbessert werden, dann sind die auf einmal geschockt und versuchen umzukehren, aber dann gehen sie wieder zurück zu dem Erbrochenen. Praise the Lord. Hallelujah. And when he had made a scourge, this time, okay, let me read from 13. Johannes 2, Vers 13. From verse 13. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and changers of money sitting. And when he had made the scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, take these things hence. Make not my father's house and house of merchandise. Amen? Amen. You know, Jesus was not talking about even what they were doing. It was not about the outside. It was not about what they were even doing. Es geht nicht um das, was sie gemacht haben. It was about their motive. Ihr Motiv. Their motive. Ihr Motiv. Of being there. Deshalb sie da waren. Amen. Amen. Their motive of coming to the church. Das Motiv, weshalb sie zur Gemeinde kommen. And not the motive, and not what you are doing in the room. Und nicht, was du in dem Raum machst. The room, a room. The church is not the building. Die Gemeinde ist nicht das Gebäude. The church is you and me. Das Gebäude, die Gemeinde sind here, we can have this church somewhere else. It doesn't mean here is the, I don't know if you are getting it. Wir können diese Gemeinde auch woanders führen. Religion calls the building the church. Aber Religion nennt das Gebäude die Gemeinde. Are you getting it? They respect the building, but not the people. Sie respektieren das Gebäude, aber nicht die Menschen. They are after the building, but not after the people. Sie sind hinter dem for them to Gebäude know the truth. Her, aber nicht hinter den Menschen her. I met a pastor some time ago. Ich habe einen Pastor getroffen. And this man said to me, because he was telling me about how he was going to, and the man lived, the pastor lived in Muchinglaba here. He said he was going to, they were going to have, somebody was going to marry in his church. Er hat gesagt, jemand wollte in seiner Gemeinde heiraten. Then I look at the church, I said, here is big enough to celebrate the marriage. Er hat gesagt, ja, hier in der Gemeinde, bei euch kann man das doch machen. Das he said, no. He said, you don't celebrate marriage in the church. Er hat gesagt, ja, bei einer Hochzeitsfeier. Church is the house of God. Macht man nicht I'm im not Haus Gottes. For marriage. Das ist nicht für eine Hochzeitszelebration. Das ist kein Hochzeitssaal. He said, I said, then where are you going to? He said, they are going to look for somewhere else to go on. Und habe ich gefragt, okay, wo wollt ihr dann die Hochzeitsfeier machen? Ja, wo hat er gesagt, dass er dann einen Raum mieten wird? I said, just many people. He said, no. He said, but I said, yeah, could have been enough. He said, yes. I said, then why don't you do it? He said, no. You know, the house of God. Jesus said, he drove them out. He said, they should not celebrate anything in the church. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber... Deine Gemeinde ist doch groß genug für so eine Hochzeitsfeier. Und er hat gesagt, nee, das geht nicht, weil dieses Haus ist das Haus Gottes. Und auch Jesus hat ja die Geldwechsel herausgeschmissen, weil das Haus Gottes ja für Gott ist und nicht für Hochzeiten. We can do any other thing here. Wir können jede andere Sache auch in dieser Gemeinde hier machen. Christ is in us. Christus ist in uns. Amen. Amen. It's not about the building. Es geht um das Gebäude. It's about you. Es geht um dich. It's Christ in you. Ist Christus in dir. You carry him everywhere. Du trägst ihn überall hin. Praise the Lord. Hallelujah. Religion turned into building. Religion macht daraus das Gebäude. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I could have liked to tell you why man has to die. Ich hätte euch gerne noch erzählt, weshalb Menschen sterben müssen. Why Jesus have to die? Weshalb Jesus sterben musste. Then the good of the tree. Und das Gute des Baumes. They are all part of the message, but not today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then let us quickly go to this place and then we close after some minutes. Where is Satan from? Woher ist der Teufel? According to the Bible, he was originally called Lucifer. Und auf der Bibel gesehen ist er vorher ein. Let's go to Isaiah 14. Vorher der Engel Lucifer, der Engel Lucifer gewesen, genau. Praise the Lord. Hallelujah. Satan was called Lucifer. Satan war der Engel Lucifer. He was one of the archangels. Er war einer der Erzengel. Amen. Amen. A very powerful angel. Ein sehr kraftvoller Engel. An angel that is called chief angel. Ein Oberster der Engel. Daniel is what do you call him? Michael is one. Michael ist einer. Gabriel is also Gabriel one. Ist auch einer. And these angels, they have other angels Engel haben under them that they control. Die sie kontrollieren. Amen. Amen. That listen to them. Die ihm gehorchen. Amen. Mm. That's angel Michael. and Gabriel, then Lucifer. Lucifer. Amen. Before he fell. That was why he was able to take a lot of angels with him when he fell. Praise the Lord. Hallelujah. I'll quickly go there also. Isaiah. Amen. Amen. Isaiah 14. Isaiah. I know you have read Isaiah. Isaiah 28, Ezekiel 28, but Isaiah 14 also talks about Lucifer. Amen. Mm-hmm. If you have time, please also read it at home. Amen. Amen. Isaiah 14 from verse 12. It says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morn?" Are you there, please? Mm-hmm. Son of the morning. "How art thou cast down to the ground, which does weaken the nations? For thou hast said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of the of God. I will cease." You see, I is a destroyer. Das Ich ist ein Zerstörer. The spirit of I, you have to destroy it. The spirit of self is the greatest enemy to man. It's the greatest defiant this mention. He brought that spirit is what kicked out Satan out of heaven. Dieser Geist, der den Teufel vom Himmel verbannt. Amen. Just hate that spirit. Geist. Amen. The spirit of self. The Geist from there. He's everywhere in this world today. Der it's always about me, about me, about me. Amen. Mm-hmm. What about me? What about me? And that is the destroyer. Mm-hmm. You are not different from Satan. Und dann sind wir nicht anders als der Teufel. Christ is number one. Christus die Nummer your neighbor, they are number two. Deine people. Nachbarn sind then you are number three. An zweiter Stelle, du bist an dritter you Stelle. You are never number one. Du bist nicht die Nummer eins. In the natural world today, it's all about number one. I'm number one. Natürlich I have to, Zeit, first of all, see. Ich muss erstmal auf mich selbst gucken. And that is Satan. Aber es ist teuflisch. That is exactly the image of Satan. Das ist das Ebenbild des Teufels. I. Amen. Mm-hmm. I will ascend above the height of the cloud. I will be like the Most High. Praise the Lord. Amen. He was so proud. Er war so stolz. So proud. Amen. Amen. He never humbled before God. Er hat sich nicht vor Christus gedemütigt. Amen. Amen. If you are proud, you are not different from Satan. Aber wir so stolz sind, wir nicht anders. Learn to humble before lernt one another. Euch zu demütigen voreinander. If you cannot humble yourself before God's children, wenn du dich vor Kindern Gottes nicht demütigen kannst, and you say you can, you humble yourself before Christ. Aber sagst du, demütigst you are a liar. Gott, bist du ein Lügner. In 1 John, he says, if you cannot love God children, how can you say you love God? Wenn du sagst, dass du Kinder Gottes, wenn du sagst, dass du Gott liebst, nee, wenn du sagst, dass du Kinder Gottes nicht liebst, wie kannst du dann Gott lieben? Praise the Lord. Amen. So also, if you cannot humble yourself, also, dass ich the Christ you know, you can see face to face, you and me. Den wir sehen können, von Angesicht zu Angesicht, das if we cannot be there for one another, if we cannot accept one another, then we are saying we accept Christ. Aber sagen you are wir a liar. Amen. Amen. He was so proud. Er war so in Proverbs 6, verse 17, talks about six things God hates. Geht um sechs Dinge, die der one of them is pride. Einer von war stolz. He hates pride. Er hat stolze Augen. Amen. Amen. He hates somebody that bring God's children together to fight one another. Warte, he hates die, it. He's there. Die Proverbs 6:17. Zwischen den Brüdern stiften. Proverbs 6:17. Please go there and read it yourself. Amen. Okay, let's go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I will always want to cover as much as possible. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He hates it. He I pray to hate what he hates and love what he loves. Let that be your prayer also. To hate what he hates and love what he loves. From verse 16. Sprüche 6. From verse 16. He said, these six things that the Lord hates, yea, seven are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and hand that shed innocent blood. Praise the Lord. Hallelujah. A lying tongue. You have to know what lying tongues mean. A tongue that never believed on Jesus. It's a lying tongue. Die nicht an Jesus glaubt. Remember Elisha. Elisha. Erinnert euch an Elijah. Amen. Is it Elijah or Elisha? One of them. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, those that be with us are more than those that be with them. Die, die bei uns sind, mehr als die bei ihnen sind. Amen. Amen. You know, Elijah was not a liar. Elijah war kein Lügner. Amen. Mm. A lying tongue. It's a tongue that never believed Jesus. What comes out of him is Satan speaking. That's a lying tongue. That is what Christ sees as a lying tongue. Der Teufel sagt. Is somebody getting it? Mm. Amen. Mm. I'm not just saying I'm going to Mutual Club, but somebody saw you in Dusseldorf. Amen. Amen. If you want to go to Dusseldorf, make sure you go to Dusseldorf and not Mushiklaba. Ah, praise the Lord. Amen. Amen. What God calls lies are different than it's not the same as what man calls lies. Es geht um das, was Gott Lüge nennt und nicht das, was der Mensch Lüge nennt. What he calls evil is not the same as what man calls. Ist das, was der Mensch böse nennt. What he calls truth, yeah, also Wahrheit different. Ist das, was der Mensch Wahrheit nennt. Amen. Amen. Then in verse 18, and her that deceiveth wicked imagination, fear that is swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Praise the Lord. Amen. But the one we have now is, you know, pride. Wir haben jetzt gerade über stolze Augen gesprochen. A proud look. Stolze Augen. Ah. Some of us have it. We'll just destroy it in your life. Einige von uns haben das. Wir müssen das zerstören. He said, "The greatest among you should be the one that humble himself." Der größte von uns sollte sich am meisten demütigen. The greatest among you. Der größte unter uns. Is the one should be the one that. Sollte den anderen dienen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me see. Okay. Lucifer challenged God. Lucifer hat Gott herausgefordert. You never challenge God. Du kannst Gott nicht herausfordern. Never challenge God. Fordere Gott nicht heraus. Amen. Amen. If you challenge God's children, even God's children will never challenge Gott them. Herausfordert. Let us bet. You know, they bring out this finger, this small finger. My own is very small. You see, let us bet. You know how to bet. Wisst ihr, wie man wettet? They do. There's somebody will divide it. Mm-hmm. That's bet. Let us bet. We will win. Praise the Lord. Hallelujah. If you despise God's children, you despise Christ. Wenn du Kinder Gottes verachtest, verachtest du Christus. Who know? If you lie to God's children, you lie to Christ. Lügst du Christus an. Amen. Amen. You never lie to God. People come here and lie to me. Leute kommen hier hin and I find out that it's lies. Und ich finde heraus, dass es Lügen sind. You know what Mark lies. Amen. Amen. They lie. People play with lies. Do you know what you are playing with? You are playing with death. Wir spielen mit dem Tod. Because what you are doing, what you are saying is Satan's instrument. You are using Satan's. God's children use Satan's weapon to play. They use death to play. Die Waffen des Teufels, um zu spielen. Sie nutzen den Tod, um zu spielen. And I found out that is, I just leave them. Und ich finde heraus, dass was sie sagen, ein Lüge ist und. You are not going to give account to me, but to Christ. Und es ist okay, weil ihr werdet am Ende des Tages nicht vor mir stehen, sondern vor Christus. But whatever you say to me, you are saying it to Christ. And that's why to come to me, you have to be very careful. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr zu mir kommt. Und mir Amen. Let's go to Luke 10. Lukas 10. Praise the Lord. Hallelujah. I'll be lying, I will not lie again. That's what they say. Amen. What made you lie the first place? Ich habe gelogen, aber jetzt lüge ich nicht mehr. Was hat dich von Anfang an zum Lügen gebracht? Es war das Selbst, weil ich Amen. Angst, war die Angst. The natural lie is not good for you also. Selbst die natürliche Lüge, selbst das, was der Mensch Lüge nennt, ist auch nicht gut und gesund für uns. If something is going to speak through you, let it be the Holy Spirit that is speaking through you. Wenn etwas durch dich spricht, dann soll es der Geist sein. The spirit of Satan, spirit, und nicht der Geist, Satan, der Teufel des Teufels, der you are lying and deceiving people. Dass du Leute belügst und betrügst, das ist bösartig. It's not only not believing Christ that you are a liar. Also, when you are playing, you know, when you are deceiving people, nicht you are a liar. Mit Unglauben lügen wir, sondern auch mit den natürlichen Lügen lügen wir, wenn Luke, wir diese Waffen des Teufels nutzen. Luke 10, verse 16. Lukas 10, 16. It's a he that heareth you, heareth me. Jesus is the one speaking Jesus here. Spricht hier. Amen. Amen. And he that despise you, despise me. And he that despise me, despise him that sent me. Amen. Amen. Also in Number. Auch in 5. Mose. Amen. Vierter Mose. Number 16 from verse 28. 4. Mose 16. Amen. Moses and the people. Mose und das Volk. Then you can also look at that of Samuel and the people. Auch Samuel und das Volk. Amen. They rejected Samuel. Sie haben Samuel. Samuel, God said, they did not reject you, they reject me. Gott hat gesagt, sie haben nicht dich verweigert, sie haben mich verweigert. I'm not here on my own. Denn ich bin nicht hier für mich selbst. On my own, I will never be here. Denn wenn es um mich ginge, wäre ich nicht hier. I am sent. I am on error. Ich bin auf einer Mission. I did not send myself. Ich habe mich nicht selbst geschickt. If I am in the flesh, I don't even want to be here. Bei dem Fleisch will ich gar nicht hier sein wollen. You know where I want to be. I don't want to go there. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I have to be in the spirit to be focused. Um fokussiert zu sein. Amen. Amen. I have to learn to live in the spirit. If not, I cannot be here. Because I was the type that loved money. Denn ich war ein Mensch, der Geld liebte. Anything money, I pursue it. Alles wo Geld, da war ich. But I thank Jesus that money now loves me. Aber ich bin dankbar, dass Geld jetzt hinter mir her ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. How he can change somebody. Wie er Menschen ändern There's kann. No one he cannot Niemand change. Kann er nicht ändern. Amen. Amen. I boast all the time, but I boast of him. Ich prahle, aber ich prahle mit Jesus. If you believe like me, you will have the same thing. Wie ich glaube, so wirst du auch das Gleiche sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Also in Number 16, if you go there, amen. Even with Moses' siblings in Number 12. 4. Mose 12, bei den Geschwistern von Moses. Miriam, Aaron, they were against Moses. Miriam und Aaron waren gegen Mose. Amen. Fighting one another is so deadly. Einander zu bekämpfen. And God was not pleased. Und Gott hat das nicht gefallen. Amen. I'm using the opportunity to speak to us here. Ich nutze die Gelegenheit, um zu uns anzusprechen. Are you getting it? Look at Acts of Apostles. Schau dir, he said they were one. Apostelgeschichte an, sie waren in ein. Spirit, soul, and body. In spirit. You know, it's not good when we are one. Es ist gut, wenn wir eins sind. Then you allow the Holy Spirit to be moving. You tie the hand of you grieve the Holy Spirit if you cannot be one with God's children. Aber wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir nicht eins sein können mit Kindern Gottes. Amen. Amen. He wants us to be one. Er möchte, dass wir eins sind. Don't separate yourself from the children of God. Dich nicht von den Kindern Gottes. Maybe we go to that of Acts 1. Amen. Before we go there, Lucifer means in the Hebrew word light bearer. Light bearer. Lucifer is auf Hebräisch Lichtträger. Light bearer. Lichtträger. The carrier of light. Er trägt das Licht. Light refers to the knowledge of the truth of God. Licht verweist immer auf die Weisheit Gottes. He was in charge of the truth of God. Er war, that's Lucifer. Er war für die Weisheit Gottes zuständig. When he now turned to lies. Do you see it? From truth to lies. Von Wahrheit zu Lüge. Amen. Amen. The father of lies. The first liar. Amen. Praise the Lord. Because of, okay, let's close with Acts. Acts, let's go to Acts, please. We continue with this very place, that of the fall of Satan. We'll continue on Wednesday. But now let's go to Acts, the book of Acts 4. Praise the Lord. Hallelujah. Let us be one. Lass uns eins sein, bitte. This was the message I preached last in Benin. Das war die before letzte we left Botschaft, Benin, die ich gepredigt in Nigeria. In Benin, bevor wir gegangen sind. This message, that they should be one. Dass sie eins sein sollen, Christus. The Lord, you know, when he was about to leave. Bevor er hergegangen ist. That was all his message. Das war seine Botschaft. Love one another. Liebt einander. Be there for one another. Sei da füreinander. Be one with one another. Seid eins mit einander. In me. Allow me to be the one that make you one family. Dass du, dass ich euch zu einer Familie mache. Amen. In Acts 4. Apostelgeschichte 1. Nee, 4. Let's read from verse 26. 26. He said, the kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For of a truth against your holy child, Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together. Verse 28. For to do whatsoever the hand and your counsel determine before to be done. And now, Lord, behold their threatenings. They have, you know, they were against Jesus. Now they are against us. Sie waren gegen Jesus, aber jetzt sind sie gegen still uns. Against us today. Sind immer noch gegen uns. And now, Lord, behold their threatenings. And grant unto your servant that with all boldness they may speak your word. You see the prayer it Paul is praying here. To be able to speak the word. That is his prayer. Sein, das Wort zu not even protect us from, so that they will not kill us. Nicht uns zu beschützen, I don't know if somebody getting it. Because Satan's plan is to shut the mouth of Jesus Christ. Denn der that we don't preach. Plan des Teufels ist, dass er Jesus sozusagen den Mund zumacht, dass wir nicht mehr predigen. Amen. Amen. By stretching forward your hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that out of the things which he possessed was his own. But they had all things common. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessor of land or houses sold them and brought the pieces of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of the consolation, a leaven and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostle's feet. My God. Praise the Lord. Hallelujah. The power of unity. Die Kraft der Einheit. You know, unity even threatens God. Einheit ist sogar bedrohlich für Gott. If you are united in Christ, Satan threatens Satan. Bedroht das den Teufel. And the Lord rejoices. Und der Herr freut sich. But if you are reunited in evil, it threatens God. Aber wenn wir vereint sind im Bösen, bedroht es auch Gott. If you live here and go and unite and be one with those that hate God. Wenn man hier weggeht und dann eins wird mit Menschen, die Gott hassen. Those that do not even want to have anything to do with Jesus Christ. Nichts von Jesus Christus wissen möchten. You know, I'm not saying don't go to them and preach to them. Ich sage, dass wir nicht zu anderen Leuten hingehen sollen. Let your motive be to bring them to Christ. Aber unser Motiv muss sein, dass sie zu Christus kommen. And act according to your motive. Und handle nach deinem Motiv. I don't know if somebody's getting it. Don't go there and join them, pretending to be one with, pretending to bring them out. I don't know if somebody's, you are getting it. Täusche das herausholen nicht vor. You don't go there every day. Wir gehen nicht immer zu den Menschen, zu den Leuten. Amen. A little, you know, people with, I'm not saying you go there every day, but they're just a little yeast. A little shit is not even good. Aber ich sage, ist, dass ein bisschen Dreck im in unserer Speise. A little shit. Put it in your salad. Wenn wir Mist hätten und ihn in unseren Salat tun würden, wenn wir den Salat nicht aufessen, egal wie klein dieser Mist ist. I don't go there all the time. We don't see all the time. We see once. But what? It's not about communication. What do you communicate? Es geht nicht darum, dass man den Leuten tagtäglich auf den Fersen ist und sie mit dem Wort Gottes zutextet, sondern es geht darum, die Zeit, die man hat, mit diesen Menschen zu nutzen. Evil communication corrupt good manners. Weil schlechter Umgang gute Sitten verdirbt. They are planting seed into your heart. Weil diese Menschen. And before you join them, you will not even know. Und bevor man es weiß, bist du ein Teil von ihnen. It's a little drop of water. Before you know it, become a mighty ocean. Und nach und nach werden diese Tropfen zu einem großen See. It can't be little. This month little, another month or 3 months a little. That something is being planted. Aber etwas wird gepflanzt. Amen. For Satan to destroy us, he will first of all take us away from Christ. Und damit der Teufel uns erfolgreich zerstören kann, muss er uns erstmal von Christus und den Kindern Gottes trennen. From Christ means from God's children. Von den Kindern Gottes trennen. Because we are the only example of Christ you even know. Wir sind das einzige Beispiel von anytime Christus, we gather in the name of wenn Jesus. Wenn wir uns versammeln Christ. Wir immer in seinem Namen. Everywhere we see each other, you know, it reminds us of Jesus Christ. Erinnern wir uns gegenseitig an Jesus Christus. When I see you, I wenn just you help me to remember who Jesus erinnert Christ. Erinnert sich das an Jesus Christus. No wonder I said, forsake not the assembly of believers. Kein Wunder, dass er sagt, dass wir die Treffen der Gläubigen nicht versäumen sollen. Amen. Amen. The Bible studies is very important. Die Bibelstunde ist sehr wichtig. Be part of it. Sei Teil davon. Amen. Amen. The church, you know, here the ministry is genauso important. Die Gemeinde ist auch wichtig. The one with God's children. Sei eins mit Kindern Gottes. Let us get out of pride. Lass uns rauskommen aus dem Stolz. It is a destroyer. Weil es ein Zerstörer ist. Amen. Satan loves it. Der Teufel liebt es. Somebody is rejoicing, and now that is not Christ, but Satan. Das ist nicht Christus, sondern der Teufel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us hate pride. Amen. Lass uns Stolz hassen. Love the Lord. Liebe den Herrn. Love to be. No, if even what people are going to say, don't even allow egal, it. Was Leute sagen, he said, whoever speak evil of you, speak evil of him. Wer auch immer Böses über dich don't you believe that? Verbreitet Böses über whoever despise you, despise immer dich verachtet, even verachtet instead of you to be angry, you're supposed to be praying for them. Anstatt sogar wütend if you really believe that they are fighting Jesus solltest Christ. Solltest du eigentlich sogar für sie Mitleid haben und für sie beten, weil wenn du wirklich glaubst, dass wenn man dich angreift, Jesus angreift. Amen. Amen. Instead of you to even hate them, to be fighting, you will be praying for them. Würdest du für die Menschen beten? Amen. Amen. I will be where they are, so that you can even preach to und them. Und bei ihnen sein, damit du zu ihnen reden kannst. I'm not separating from them. Aber nicht dich von ihnen absonderst. Amen. Amen. Somebody said he was separating, so that some time ago, who was the lady, said she doesn't want to come because of fight. I said, because you are full of self. Eine Frau hat mal gesagt, dass sie nicht mehr zur Gemeinde kommen möchte, weil sie gesagt hat, dass sie halt nicht, weshalb hat sie gesagt, oh, falsch. Weil sie nicht streiten möchte. Und hat gesagt, dass du das Problem bist in der Situation, weil du auf dich selbst schaust, nicht auf Christus. Amen. If you are coming here, if it is all about Christ for you, you will never fight. Wenn es dir um Christus geht, dann wirst du auch nicht kämpfen. You know when you fight, when it's about you. Man streitet sich, wenn es um einen selbst geht. Amen. When you see you are not Christ, then fight will come. Definitely. It's a matter of time. Kommen, ist eine Frage der Zeit. Amen. Amen. Allow it to be Christ. Das, was Christus ist. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if there is any question or anything, we have closed.